Dies sind unsere aktuellen Themen. Bollmann Stiftung entscheidet, Halbfinale im Kreispokal ausgelost und Flutlichtderby in Drakenburg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Tag. Die Bollmann Stiftung unterstützt auch in diesem Jahr gemeinnützige Organisationen und Vereine. Wichtigste Aufgabe ist die Unterstützung von regionalen Projekten zur Alten- und Gesundheitshilfe. Interessierte aus dem Landkreis Nienburg können noch bis zum 22. April Anträge auf Zuschüsse stellen. Diese sind an die Bollmann Stiftung des Landkreises Nienburg zu richten und sollten eine Projektbeschreibung sowie einen Finanzierungsplan umfassen. Beim Spielen auf dem Pausenhof ist am Montagmorgen ein Schüler des Johann-Beckmann-Gymnasiums in Hoya von einem Fußball so stark im Gesicht verletzt worden, dass die Schule den Notarzt rief, der wiederum den Rettungshubschrauber alarmierte. Das teilten Polizei und Johann-Beckmann-Gymnasium mit. Der Verletzte wurde in eine Bremer Klinik geflogen. Über seinen gesundheitlichen Zustand gab es keine weiteren Angaben. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Heute Abend werden in der Fußballbezirksliga 6 Nachholspiele ausgetragen. In Drakenburg kommt es zum Derby. Der abstiegsgefährdete TuS empfängt Tabellenführer Steimke. Was vom Papier her nach einer einseitigen Begegnung aussieht, entpuppt sich als womöglich spannender Fight. Drakenburg ist seit 7 Spielen ungeschlagen und kann daheim eine beeindruckende Bilanz gegen die Steimker vorweisen. Die letzten 5 Auswärtsspiele in Drakenburg konnte die Brigitta Elf nicht gewinnen. TuS-Trainer Wolfgang Axmann wittert die Chance. Steimke, die spielen Fußball, die sind technisch gut, sind gut ausgebildet, sind taktisch geschult. Ja, im Endeffekt genau das Gleiche, wie es in den anderen Spielen war. Gut stehen, nichts zulassen, selber ein paar Nadelstiche setzen, eventuell in Führung gehen. Und dann wird es schwer, gegen uns zu spielen. Weiterhin spielt Landesbergen in Sudweye, Neunkirchen trifft auf Diepholz und Maglohe empfängt den SC Uchte. Anstoß in Sudweye ist um 19 Uhr, die restlichen Spiele beginnen um 19.30 Uhr. Gestern wurde das Halbfinale im Fußball-Kreispokal ausgelost. In den Spielen am Donnerstag, den 5. Mai, trifft zum einen Titelverteidiger Münchehagen auf Kreisliga-Schlusslicht Rodewald und der spielklassentiefere SSV Steinbrink empfängt den SC Haßbergen. Beginn der Partien ist jeweils um 15 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.